Ich nehme nicht an, dass jemand unter Ihnen schon von Patusan gehört hat. Stein war der Mann, der mehr über Patusan wusste als alle anderen. Mehr, als man in Regierungskreisen wusste, möchte ich meinen. Am Morgen, der unserem Gespräch über Jim folgte, erwähnte er den Ort beim Frühstück, nachdem ich den Ausspruch des armen Brierly zitiert hatte. Mag er sich 20 Fuß tief unter dem Erdboden verkriechen und dort bleiben. Das ließe sich sogar machen. Ihn gewissermaßen begraben. Tja, man tut sowas natürlich nicht gern, aber es wäre das Beste, so wie es um ihn steht. Ja. Er ist jung? Das jüngste menschliche Wesen, das es gibt. Schön. Da wäre Patusan. Und die Frau ist jetzt tot. Natürlich kenne ich diese Geschichte nicht. Ich kann nur vermuten, dass Patusan schon früher einmal als Grab für ein Unglück benutzt wurde. Wer die Frau war, kann ich nicht sagen. Aber seinen Andeutungen entnehme ich, dass sie eine gebildete und sehr schöne holländisch-malaiische Frau mit einer tragischen Geschichte war, deren schmerzlichster Teil zweifellos die Ehe mit einem Portugiesen aus Malakka war, dem Angestellten eines Handelshauses der holländischen Kolonien. Ich erfuhr von Stein, dass dieser Mann eine höchst unerfreuliche Person war. Einzig und allein seiner Frau wegen hatte Stein ihn zum Direktor der Handelsniederlassung von Stein und Co. in Patusan ernannt. Dieser Portugiese, Cornelius mit Namen, betrachtete sich als einen sehr verdienten, aber missbrauchten Mann, der aufgrund seiner Fähigkeiten einen weit besseren Posten beanspruchen durfte. Diesen Mann sollte Jim ersetzen. Ich glaube aber nicht, dass Cornelius den Ort verlassen wird. Das geht mir auch nichts an. Nur der Frau zuliebe habe ich ihn damals. Naja. Aber da, so viel ich weiß, eine Tochter zurückgeblieben ist, werde ich ihm das alte Haus überlassen. Wenn er denn dort bleiben möchte. Patusan ist ein abgelegener Distrikt eines eingeborenen Staates und die wichtigste Siedlung trägt denselben Namen. An einer Stelle des Flusses, ungefähr 40 Meilen vom Meer entfernt, wo die ersten Häuser in Sicht kommen, tauchen über der Waldfläche zwei steile Berge auf, die sehr dicht beieinander stehen und durch einen tiefen Spalt wie durch die Kerbe eines mächtigen Axthiebs voneinander getrennt erscheinen. Jim hatte, als ich ihn dort besuchte, ein sehr schönes Haus im einheimischen Stil. Am dritten Tag nach Vollmond erhob sich der Mond, von dem offenen Platz vor Jims Haus aus gesehen, genau zwischen diesen Bergen, glitt rotglühend in dem Spalt empor, bis er über die beiden Bergspitzen entschwebte. Wundervoller Effekt. Sehenswert, was? Lord Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Teil 5. Man findet den Namen des Landes Patusan ziemlich häufig in alten Reiseberichten. Die Händler des 17. Jahrhunderts holten dort Pfeffer. Sie waren beeindruckt von der Weisheit des Sultans. Doch irgendwie kommt das Land nach einem Jahrhundert bewegter und wechselvoller Beziehungen allmählich aus der Mode. Der Glanz ist verschwunden. Der Sultan nun ein schwachsinniger Junge mit zwei linken Händen und einem armseligen Staatseinkommen, das aus einer elend leidenden Bevölkerung herausgepresst und von seinen vielen Onkeln gestohlen wird. Am einflussreichsten war Raja Alang, der schlimmste unter den Onkeln des Sultans und Herrscher über den Fluss. Auf sein Konto gingen die Eintreibungen und Diebstähle, mit denen er die vollkommen wehrlosen Malaien an den Rand der Ausrottung gebracht hatte. Er war ein schmutziger, kleiner, verbrauchter alter Mann mit bösen Augen und schlechten Zähnen, der alle zwei Stunden eine Opiumpille schluckte und der herrschenden Sitte zum Trotz sein Haar unbedeckt trug, das in wirren, strähnigen Locken um sein weißliches, verschmiertes Gesicht hing. Wenn er Audienz hielt, kletterte er auf eine Art schmales Podest in einem Saal, der aussah wie eine baufällige Scheune mit einem morschen Bambusboden, durch dessen Ritzen man 12 oder 15 Fuß tief Haufen von Unrat und Abfälle aller Art unter dem Haus liegen sehen konnte. Das waren die Umstände, unter denen er uns empfing, als ich ihm in Begleitung Jims einen offiziellen Besuch abstattete. Ich hatte Jim nie so ernst, auf eine so undurchdringliche, eindrucksvolle Weise gefasst gesehen. Inmitten dieser dunkelhäutigen Männer schien seine aufrechte Figur im weißen Anzug, der glänzende Schopf seines blonden Haares, alles Sonnenlicht aufzufangen. Er wirkte nicht nur wie ein Geschöpf anderer Herkunft, sondern anderer Wesenheit. Hätten Sie ihn nicht mit dem Kanu herankommen sehen, Sie hätten glauben können, er sei aus den Wolken zu Ihnen herabgestiegen. Er kam jedoch auf einem altersschwachen Einbaum, auf einem Blechkoffer sitzend, sehr still und mit aneinandergepressten Knien, aus Furcht, das Ding könne kentern. Auf einem Blechkoffer, den ich ihm geliehen hatte. Einen Marinerevolver auf dem Schoß, ein Abschiedsgeschenk von mir, den er wie durch das Walten der Vorsehung oder aus irgendeinem verrückten Einfall, der ihm ähnlich gesehen hätte, oder auch aus rein instinktiver Klugheit ungeladen mit sich herumzutragen beschlossen hatte. So kam er den Patusan-Fluss herauf. Ich erinnere mich noch, wie seine trotzige, aber müde Resignation stufenweise von Überraschung, Interesse, Verwunderung und jungenhaftem Eifer abgelöst wurde, als ich ihm unseren scharfsinnigen Plan für seinen Rückzug nach Patusan entwickelte. Aber das ist die Gelegenheit, von der ich geträumt habe. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Warum? Sie sind auf dem besten Weg, sich das Leben unerträglich zu machen. Meinen Sie? Ja. Sie haben doch den Wunsch kundgetan, zu verschwinden. Ich zeige Ihnen die Tür. Wenn Sie erst einmal in Patusan sind, wird es für die Außenwelt so sein, als hätten Sie nie existiert. Nie existiert? Ja. Das ist das bei Gott. Wenn Ihnen die Bedingungen wirklich klar sind, dann wäre es am besten, in die nächste Kutsche zu springen und zu Stein zu fahren, um sich die Instruktionen zu holen. Er kehrte erst am nächsten Morgen zurück. So einen wunderbaren Mann wie Stein gibt's nicht nur einmal. Ich habe einen Brief an einen Cornelius in der Tasche. Das ist der Bursche, der den Laufpass bekommen soll. Und dieser Ring soll mir bei einem alten Kerl namens Doramin Eintritt verschaffen. Einem der führenden Leute dort draußen. Einem großen Tier. Mr. Stein nannte ihn Kriegskamerad. Kriegskamerad ist gut. Nicht? Dieser Kerl, Doramin, hat ihm den Ring gegeben. Sie haben Geschenke ausgetauscht, als sie sich zum letzten Mal voneinander verabschiedeten. Eine Art Versprechen ewiger Freundschaft. Sie mussten um ihr Leben rennen und schleunigst das Land verlassen, als dieser Mohammed getötet wurde. Mr. Stein hat dem Kerl, diesem Doramin, bei irgendeiner Gelegenheit das Leben gerettet. Ich hoffe nur, der alte Knabe ist nicht zwischendurch hops gegangen. Mr. Stein hat schon mehr als ein Jahr nichts mehr von dort gehört. Sie veranstalten unentwegt einen Riesenkrawall untereinander und der Fluss ist gesperrt. Aber keine Angst, Ich werde schon einen Spalt finden, um hineinzukommen. Gütiger Gott, schon 2 Uhr. Mr. Steins Brigantine läuft um 4 Uhr aus. Einen Moment noch, Jim. Nehmen Sie bitte das hier. Auf meinem Tisch lagen ein Revolver und 2 Patronenschachteln. Es wird Ihnen helfen, dort zu bleiben. Ich meine, dort hineinzukommen. Als ich mich umwandte, waren die beiden Patronenschachteln auf dem Tisch das Erste, worauf mein Blick fiel. Er hatte vergessen, sie einzustecken. Ich gab sogleich Befehl, meine Gig zu bemannen und fuhr Jim hinterher. Alle Segel der Brigantine waren gelöst, ihr Großsegel gesetzt und das Ankerspill begann gerade zu rasseln, als ich ihr Deck betrat. Der Kapitän, ein schmucker, kleiner Mischling in einem blauen Flanellanzug, kam lächelnd nach vorn. Auf eine Bemerkung von mir, Jim war für einen Augenblick unter Deck, sagte er: Oh ja, Patusan. Ich soll den Herrn bis zur Mündung des Flusses bringen. Ich selbst werde diesen niemals wieder hinansteigen. Sein fließendes Englisch schien aus einem Wörterbuch zu stammen, das ein Schwachkopf zusammengestellt hatte. Hätte Mr. Stein von mir verlangt, dass ich den Fluss hinansteigen sollte, ich hätte ehrwürdigst Einwendungen erhoben wegen der Sicherheit des Eigentums. Bei Missachtung würde ich meinen Abschiedsgesuch zur Kündigung eingereicht haben. Vor 12 Monaten hatte er seine letzte Reise dorthin unternommen. Und obwohl Mr. Cornelius, dem Raja Alang und den Hauptvölkerschaften viele Offertorien dargebracht wurden, und zwar unter Bedingungen, die den Handel zu Fallstricken und Asche im Munde machten, war mein Schiff dennoch aus den Wäldern von verständnislosen Parteien während der ganzen Fahrt den Fluss hinauf beschossen worden. Ja, was meine Mannschaft dazu veranlasste, von der Entblößung ihrer Gliedmaßen Abstand zu nehmen und in schweigendem Versteck auszuharren. Weshalb unsere Brigantine beinahe auf einer Sandbank gestrandet ist, wo sie hinfällig über alles Menschenwerk hinaus geblieben wäre. Ich hörte später, er sei so unbesonnen gewesen, sich vor dem Haus des Rajas mit einem Baststrick um den Hals an einem Pfahl mitten in einem Schlammloch festbinden zu lassen. Er verbrachte den größten Teil eines Tages und eine ganze Nacht in dieser unzuträglichen Lage. Aber es besteht aller Grund anzunehmen, dass das Ganze als eine Art Spaß gemeint war. Ich werde den Herrn an die Mündung des Flusses bei Batukring bringen. Patusan-Stadt ist innerlich gelegen, etwa 30 Meilen. Aber in meinen Augen befindet sich der Herr schon in der äußeren Gestalt eines Leichnams. Die Küste von Patusan, ich sah sie fast 2 Jahre später, ist gerade und düster und blickt auf einen dunstigen Ozean. Rote Pfade sind zu sehen, die wie rostige Gießbäche unter dem dunkelgrünen Blattwerk dahinlaufen. Sumpfige Ebenen öffnen sich an der Mündung des Flusses und geben den Blick auf zackige blaue Berggipfel jenseits der riesigen Wälder frei. Steins kleiner Schoner, in welchem ich die Überfahrt unternommen hatte, arbeitete sich mit 3 Gezeiten den Batukring hinauf, ohne Gewehrfeuer ausgesetzt zu sein oder sonstigen Zwischenfällen. Solche Zustände gehörten vergangenen Zeiten an, wenn ich dem alten Häuptling des Fischerdorfes an der Mündung glauben durfte, der an Bord kam, um den Dienst eines Lotsen zu versehen. Er unterhielt sich vertraulich mit mir, dem 2. Weißen, den er je zu Gesicht bekommen hatte, und was er sagte, handelte zum größten Teil von dem 1. Weißen, den er zu Gesicht bekommen hatte. Er nannte ihn Tuan Jim. Sie, die Dorfbewohner, standen unter dem besonderen Schutz dieses Lords. Schon hatte sich eine Legende um ihn gebildet. Die Flut habe 2 Stunden zu früh eingesetzt, um Tuan Jim bei seiner Reise stromaufwärts behilflich zu sein. Der gesprächige Alte hatte selbst das Kanu gelenkt und sich über die Naturerscheinung gewundert. Jim saß in dem Einbaum, wie ich Ihnen erzählt habe, auf seinem Blechkoffer, den ungeladenen Revolver auf dem Schoß, und gelangte so in das Land, das von den blauen Gipfeln im Innern bis zum weißen Brandungssaum der Küste mit dem Ruhm seiner Tugenden zu erfüllen, er bestimmt war. Ich habe mich nie in meinem Leben so niedergeschlagen und müde gefühlt wie in jenem Kanu. Zu seiner Erheiterung versuchte er, durch angestrengtes Hinsehen festzustellen, ob der schlammige Gegenstand, den er am Flussufer ausmachte, ein Stück Holz oder ein Alligator war. Nur musste er das sehr bald aufgeben. Es machte keinen Spaß. Immer ein Alligator. Einer von ihnen plumpste ins Wasser und brachte das Kanu fast zum Kentern. Ich glaube, ich muss wie benommen vor Erschöpfung gewesen sein. Oder vielleicht dämmerte ich auch für eine Weile dahin. Das Erste, woran er sich erinnerte, war, dass sein Kanu am Ufer anlegte. Ich sah, dass wir den Wald hinter uns gelassen hatten, dass weiter oben die ersten Häuser sichtbar wurden, dass sich zu meiner Linken Palisaden erhoben und dass meine Bootsleute auf eine Landzunge sprangen und Fersengeld gaben. Instinktiv sprang er ihnen nach. Hey! Wohin? Öffnet das Tor! Ein Tor wurde aufgestoßen und eine erregte Menschenmenge quoll daraus hervor und lief auf Jim zu. Ich war zu überrascht, um völlig kühl zu bleiben. Wissen Sie? Und wenn dieser Revolver geladen gewesen wäre, hätte ich jemanden erschossen. Vielleicht zwei oder drei Leute. Und es wäre mein Ende gewesen. Aber es war nicht zu Ende. Warum nicht? Nun, ich konnte nicht gegen die ganze Bevölkerung kämpfen. Und ich wäre ja nicht zu ihnen gekommen, wenn ich Angst um mein Leben gehabt hätte. Jedenfalls, der Revolver war nicht geladen und so blieb ich einfach stehen und fragte sie, was das alles zu bedeuten habe. Kommen Sie, der Ratscha möchte Sie sehen. Dieser langbeinige alte Schuft, Kasim, morgen zeige ich Ihnen den Kerl, rannte auf mich zu und machte viel Aufhebens wegen des Rajas, der mich sehen wollte. Ich sagte, gut, dann. Also schön, auch ich wollte den Raja sehen. Bring mich zum Raja. Schritt einfach durch das Tor und ja, hier bin ich. So sprach er zu mir vor seinem Haus an jenem Abend, den ich erwähnte, nachdem wir den Mond betrachtet hatten, der wie ein Geist durch die Kluft zwischen den beiden Bergen emporschwebte. Hier und dort blinkte ein roter Schein hinter den Bambuswänden hervor, warm wie ein lebendiger Funke, an menschliche Liebe, an Obdach und Ruhe gemahnend. Sehen Sie die Häuser? Da ist keines, in dem ich nicht Vertrauen genieße. Fragen Sie jeden Mann, jede Frau, jedes Kind. Nun, jedenfalls ist alles in Ordnung. Haben Sie das also endlich herausgefunden? Ich war mir dessen immer sicher. Waren Sie das? Nun, dann hatten Sie recht. Ja, Gott, denken Sie nur, was das für mich bedeutet. Und Sie fragten mich, ob ich daran dächte, von hier fortzugehen. Gütiger Himmel. Ich? Fortgehen? Vor allem jetzt, nach dem, was Sie mir von Mr. Stein berichtet haben. Fortgehen. Es wäre schlimmer als der Tod. Ich muss das Gefühl haben, jeden Tag, jedes Mal, wenn ich die Augen öffne, dass ich Vertrauen genieße. Dass niemand ein Recht hat. Verstehen Sie das? Fortgehen. Wohin? Wozu? Für was? Ich hatte ihm gesagt, es sei Steins Absicht, ihm das Haus und das Warenlager zu übertragen, zu gewissen sehr großzügigen Bedingungen, die diese Transaktion vollkommen ordnungsgemäß und rechtskräftig machen würden. Hier in der Palisadenfestung war ich 3 Tage lang Gefangener. Damals, als ich in Patusan angekommen bin. Das war während unseres offiziellen Besuchs bei dem Raja, wo Jim und ich uns langsam unseren Weg durch einen ehrfurchtsvoll erstarrten Volksauflauf über Tunku Alangs Hof bahnten. Ekelhafter Ort, nicht wahr? Und ich hätte nichts zu essen bekommen, wenn ich nicht Lärm geschlagen hätte. Und auch dann kam nur ein kleiner Teller mit Reis und einem gebratenen Fisch. Nicht viel größer als ein Stichling. Verfluchtes Pack. Bei der ersten Aufforderung hatte ich ihren berühmten Revolver hergegeben. War froh, das Prachtstück los zu sein. Und sah auch zu albern aus, dauernd mit dem leeren Schießeisen in der Hand herumzulaufen. Der alte, berüchtigte Tunku Alang konnte seine Furcht nicht verhehlen. Und gleichzeitig lag eine wehmütige Vertraulichkeit in seinem Benehmen gegen seinen ehemaligen Gefangenen. Sogar dort, wo Jim hätte am meisten gehasst werden müssen, schenkte man ihm Vertrauen. Soweit ich der Unterhaltung folgen konnte, nutzte Jim die Gelegenheit, um Tunku Alang eine Lektion zu erteilen. Irgendwelche armen Dorfbewohner waren überfallen und ausgeraubt worden, als sie mit einigen Klumpen Kautschuk oder Bienenwachs, die sie für Reis eintauschen wollten, zu Dora Mins Haus unterwegs waren. Dora Min war der Dieb. Kein Mensch sollte daran gehindert werden, sich sein Brot und das seiner Kinder ehrbar zu verdienen. Na gut, ihr hört mein Volk. Es ist aus mit diesen kleinen Spielen. Ein langbeiniger Mann mit klugen Augen brachte uns zwei Tassen Kaffee auf einem Messingtablett. Und hier für den Herrn. Trinken Sie. Warum zum Teufel setzen Sie mich dieser albernen Gefahr aus? Sie brauchen nicht zu trinken. Danke für den Kaffee, Raja. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen. Während wir über den Hof zu unserem Boot gingen, sagte Jim: Es tut mir sehr leid. Es besteht natürlich nur die winzigste Möglichkeit. Ich persönlich mache mir, glaube ich, nichts aus Gift. Aber es besteht wirklich nur die entfernteste Möglichkeit. Ich gelte als unendlich viel nützlicher als gefährlich und deshalb... Nur zu, steigen Sie ein. Aber der Raja fürchtet sich maßlos vor Ihnen. Jeder kann das sehen. Wenn ich hier irgendetwas ausrichten und meine Stellung wahren will, muss ich das Risiko eingehen. Ich gehe wenigstens einmal im Monat zu Ihnen. Viele Leute erwarten von mir, dass ich es tue. Für Sie. Vermutlich hat der Raja Angst vor mir, weil ich keine Angst vor seinem Café habe. Sehen Sie dort an der Nordseite des Palisadenzauns? Ah, da, wo die Spitzen abgebrochen sind? Ja, da bin ich an meinem dritten Tag in Patusan hinübergesprungen. Ein guter Sprung, ne? Und hier? Wir kamen an die Mündung eines schlammigen Nebenarms. Das war mein zweiter Sprung. Ich nahm Anlauf, sprang, aber zu kurz. Dachte schon, ich müsste dran glauben. Verlor meine Schuhe, als ich mich herausarbeitete. Und die ganze Zeit stellte ich mir vor, wie scheußlich es sein müsste, jetzt so einen verteufelt langen Speer in den Rücken gestoßen zu bekommen. So war es gewesen. Das Überraschende seiner Ankunft allein hatte ihn davor bewahrt, sogleich erdolcht und in den Fluss geworfen zu werden. Sie hatten ihn in der Gewalt. Aber es war, als wären sie eines Gespenstes habhaft geworden. Was hatte es wohl zu bedeuten? Was sollte man mit ihm anfangen? War es zu spät, ihn zu versöhnen? Hätte man ihn besser unverzüglich getötet? Aber was würde dann geschehen? Der alte Raja Alang wurde fast wahnsinnig vor Angst. Mehrmals wurde der Staatsrat abgebrochen und die Räte flohen hastig auf die Veranda. Einer, sagt man, sprang sogar hinunter in den Hof, 15 Fuß tief, und brach sich ein Bein. Unterdessen richtete Jim sich in einem kleinen Schuppen ein, um darin zu schlafen. Dann und wann kam dieser hochgestochene Affe Kasim als Abgesandter des Staatsrates herausgestürmt und stellte mir Fragen. Waren die Holländer im Begriff, das Land in Besitz zu nehmen? Wollte der Weiße wieder den Fluss hinunterfahren? Warum war er in ein so armseliges Land gekommen? Der Raja wolle wissen, ob der Weiße eine Uhr reparieren könne. Sie brachten ihm tatsächlich einen Wecker und aus reiner unerträglicher Langeweile machte er sich daran und versuchte, die Glocke wieder in Gang zu bringen. Es muss bei dieser Beschäftigung in meinem Schuppen gewesen sein, dass mir wahrhaft zu Bewusstsein kam, in welch außerordentlicher Gefahr ich schwebte. Ich ließ den Wecker fallen wie eine heiße Kartoffel und ging hastig hinaus, ohne die geringste Ahnung zu haben, was ich tun wollte oder auch nur tun konnte. Er schlenderte ziellos zu einem kleinen, auf Pfählen errichteten Kornspeicher und da fiel sein Blick auf die zerbrochenen Pfähle der Palisaden. Ich begann sogleich, ohne jeden Denkvorgang, meine Flucht zu bewerkstelligen, als würde ich einen seit Monaten gereiften Plan ausführen. Gleichmütig ging er zurück, um sich einen guten Anlauf zu verschaffen. Und als ich mich umsah, stand der Kasim vor mir, begleitet von zwei Lanzenträgern und hatte eine Frage auf den Lippen. Jim rannte los, nahm die Palisade im Flug und landete auf der anderen Seite mit einem Sturz, der ihm alle Knochen im Leib durcheinander schüttelte. Ich raffte mich sogleich wieder auf, dachte an nichts. Alles, woran ich mich erinnerte, war ein großes Geschrei. Die ersten Häuser tauchten 400 Meter vor ihm auf. Ich sah den Nebenarm und sprang. Von dem letzten trockenen Fleckchen schnellte er los, fühlte, wie er durch die Luft sauste und ohne jede Erschütterung aufrecht in einem äußerst weichen und schlammigen Morast landete. Erst als er versuchte, seine Beine zu bewegen und entdeckte, dass er das nicht vermochte, kam er zu sich. Er angelte verzweifelt mit seinen Händen um sich, machte Anstrengungen, ungeheure, schluchzende, keuchende Anstrengungen, die ihm schier die Augäpfel aus den Höhlen treten und ihn blind werden ließen und die alle zusammen in einem einzigen großen Kraftakt mündeten, als wolle er im Dunkeln die Erde auseinanderreißen. Und er fühlte, wie er schwach das Ufer hinaufkroch. Dann stand er auf. Die ersten Häuser lagen 20 Schritte entfernt. Schlammig von Kopf bis Fuß. Ich rannte weiter, bis zur Menschenunkenntlichkeit mit Schmutz bedeckt. Er entkam zwischen zwei Häusern hindurch, einen Abhang hinauf und rannte plötzlich mehreren verdutzten Männern in die Arme. Dormin! Ich hatte gerade noch genug Atem, um Doramin hervorzustoßen. Lass ihn los. Bring die zu meinem Vater. Jim wurde durch ein weitläufiges Anwesen mit Palmen und Obstbäumen vor einen großen Mann geschleppt. Wieso bringt er mir diesen Reis? Der mitten in der größten Verwirrung und Aufregung unbeweglich in seinem Sessel saß. Was soll das? Er kannte deinen Namen, Vater. Ich glaube, er sucht Schutz. Jim fingerte nach dem Ring. Hier. Ein merkwürdiger Mann. Der Ring. Von Stein? Von Stein. Mr. Stein hat mir diesen Ring für Sie gegeben. Für mich. Er bringt den Ring zurück. Ich war in Sicherheit. Doramins Leute vergammelten das Tor und gaben ihm Wasser. Der alte Doramin selbst aber saß breit und eindrucksvoll da, so wie sich ein Berg über eine Ebene türmt. Er gehört nur dem Nachoda oder Kaufmannsstand an, aber der Respekt, der ihm gezollt wurde und die Würde seines Auftritts waren sehr eindrucksvoll. Er war das Haupt der zweiten Macht in Patusan, der Bugi. Einwanderer aus Celebes, ungefähr 60 Familien, die über mehr als 200 bewaffnete, kriegstragende Männer verfügten. Sie bildeten die Partei, die sich dem Raja widersetzte. Natürlich ging der Streit um den Handel. Dörfer wurden niedergebrannt, Männer hinter die Palisaden des Rajas gezerrt, um dort getötet oder gemartert zu werden, als Strafe für das Verbrechen, mit irgendjemand anderem als ihm selbst Handel getrieben zu haben. Raja Alang maßte sich das Recht an, der einzige Händler in diesem Land zu sein. Und die Strafe für den Bruch dieses Monopols war der Tod. Seine Grausamkeit und Raubgier kannte keine anderen Schranken als die seiner Feigheit. Und er fürchtete sich vor der organisierten Macht der Leute aus Celebes. Nur fürchtete er sich, bis zu Jims Eintreffen, nicht genug, um Ruhe zu geben. Die Situation wurde noch erschwert durch einen umherstreifenden Fremdling, Sherif Ali, einen arabischen Mischling, der, ich glaube, aus rein religiösen Motiven die Stämme des Innern, das Buschvolk, wie Jim sie nannte, aufwiegelte. Und der in einem bewaffneten Lager auf einem Gipfel der beiden Zwillingsberge Stellung bezogen hatte. Er schwebte über der Stadt von Patusan wie ein Habicht über einem Hühnerhof. Dies war der Stand der Dinge, als Jim über des Rajas Palisaden setzend vor dem Haupt der Bugi erschien, den Ring vorwies und sozusagen in die Gemeinschaft aufgenommen wurde.